очень рад быть в вашей церкви сегодня. Also, ich freue mich sehr, hier bei euch in der Gemeinde zu sein. Привет вам из России. Einen schönen Gruß an euch aus Russland. Из города Пскова. Aus der Stadt Pskov. Там город, откуда начинается Россия. Also, das ist der Stadt, wo das Russland anfängt. Европа, Европа, потом сразу Россия. Also, Europa, Europa und dann gleich Russland. Это Латвия, Эстония, на границе das ist, в этом городе. Ja, das ist praktisch an der Grenze mit Latvia. С 90-го года. Litauen, ab 90. Вот так Господь распорядился. So hat der Herr das so gemacht. Я не русский. Also ich bin kein Deutsch, родился в Западной Украине. Ich bin in der Westukraine geboren. Кто-то есть с Украины? Ist jemand hier aus der Ukraine? Спасибо, добрый день. Danke, guten Tag. Вот, и жил до 23 лет там. Ich habe dort bis zu meinem 23. Geburtstag gelebt. Но ночью полтретьего Господь сказал ехать в Латвию. Aber nachts um 2:30 hat der Herr zu mir gesagt, er soll nach Litauen приехал fahren. Приехал один человек ночью. Und dann kam ein Mann zu uns in der Nacht. Also es kamen öfters mal Menschen zu uns in der Nacht. Отец был служителем церкви. Also mein Vater war ein Diener in der Gemeinde. Подпольной гонимой церкви еще в Советском Союзе. Also das war noch eine Zeit, wo die russische Gemeinde verfolgt wurde in Russland. И ночью Господь мне сказал ехать в Латвию. Und so hat der Herr zu mir nachts gesagt, er soll nach Litauen fahren. И на следующий вечер я уже сидел в поезде. Und schon am nächsten Abend bin ich im Zug gesessen. Главное послушание. Also wichtig ist die Gehorsamkeit. Послушание сделает тебя великим. Denn Gehorsamkeit macht dich groß. Если нет послушания. Also wenn du keine Gehorsamkeit hast. Тогда нет успеха. Dann gibt es auch keinen Erfolg. Но я поехал. Aber ich bin gefahren. 83 году был в Риге. Also 83 bin ich in Riga gewesen. До 90-го года. Also bis zum bis 90. В 90-м году. А так? Да, немножко поближе, я вас плохо слышу. Плохо, да? Сейчас лучше? Супа. Аллилуйя. Да. Супа. В 90-м году Господь нас послал в Псков. Also in den 90er hat der Herr uns nach Pskov geschickt. Ich war Pastor Missie in Riga. Also ich war der Pastor der Mission in Riga. И мы миссии поехали в Псков, первую евангелизацию. Und wir sind mit unserer Mission nach Pskov gefahren zur ersten Evangelisation. 86 году, в 1986 году. Also 1986. Я был на одном таком секретном собрании в Беларуси в Минске. War ich auf so einem geheimen Versammlung in Weißrussland. Я еще не был женат. Ich war noch nicht verheiratet. Я там проповедовал. Ich habe dort gepredigt. И после служения уже все выходили, искали свою обувь. Und nach dem Gottesdienst sind schon die Menschen rausgegangen, haben nach ihren Schuhen gesucht. Гонимая церковь всегда снимали обувь в коридоре, потом шли Denn in der на молитву. Bei der verfolgten Gemeinde haben die Menschen immer im Flur ihre Schuhe ausgezogen und manche haben нach ihren Schuhen чувствую, gesucht. Кто-то меня взял за локоть. Und ich fühle, dass jemand mich an meinem Ellenbogen Я berührte. Оглянулся, стояла бабушка. Und ich habe mich umgedreht, da stand eine alte Frau, под 80 лет, ungefähr um die 80. Она мне сказала, die sagte zu mir, сын мой, так говорит Господь. Mein Sohn, so spricht der Herr. Тысячам проповедовать будешь, тысячам. Du wirst Tausenden predigen. Я сказал, хорошо. Ich habe gesagt, okay. Я только на днях вернулся из суда. Ich bin vor kurzem erst aus dem Gericht raus. Судили одного пастора, дали ему 5 лет за то, что он проповедовал Евангелие. Man hat einen Pastor inhaftiert für 5 Jahre, hat man verurteilt. Нас десятки людей, какие тысячи. Also das, wir sind nur bloß 10 Dutzend, welche Tausende. Какие тысячи. Also über wen sprichst du? Но прошло 4 года. Aber es sind 4 Jahre vergangen. Я стоял в Пскове. Also ich stand im Pskov. Стадион. Auf einem Stadion. 10 тысяч людей. Es waren 10.000 Leute. 50 тысяч Библии мы привезли. Wir haben Bibel mitgebracht, denn 50.000 Stück. Also es war wirklich eine lange Schlange da gestanden und jeder wollte die Bibel haben. Und wir haben die verteilt. Und abends hatten wir dann Gottesdienst im Stadion gehabt. Also zehntausende Menschen. Pastor aus Amerika, Larry Stockstill, сказал. Also Pastor aus Amerika hat gesagt, Ты русский, говори людям по-русски. Also du bist ein Russe, also sprich den И Menschen я взял микрофон. Und ich habe mein Mikro genommen. И сказал, люди, Иисус любит вас. Und habe gesagt, Leute, Jesus liebt euch. И 3000 людей вышло на покаяние. Und 3000 Leute kamen nach vorne zur Bekehrung. Чтобы принять Иисуса как Господа и Спасителя. Jesus Christus anzunehmen als ihren Herrn. Бог верен. Gott ist treu. И Бог велик. Und Gott ist auch groß. Если Бог говорит, Wenn Gott sagt, Бог делает. Dann macht Gott auch. Это его верность. Das ist seine Treue. Вот. Ну, люди спаслись, много людей. Also viele Menschen wurden gerettet. Я говорю, кто будет пастором, я в Риге, я молодежный пастор, помощник пастора церкви, у нас там все прекрасно. Ich habe gesagt, ich bin ein Jugendpastor, ich bin der Hilfspastor, aber bei uns ist alles okay in Riga. Мы так полюбили этот город, это вообще, я до сих пор люблю этот город. Also wir haben diese Stadt so lieb gewonnen, ich liebe das bis jetzt, diese Stadt. Я говорю, кто же будет пастором? Und ich sage, wer wird denn der Pastor sein? Pastor aus Amerika говорит, let's pray. Und der Pastor aus Amerika sagt, lass uns beten. Мы помолились, я не знаю, о чем он молился, что он тогда gebetet, не знал. Ich weiß nicht, wo, über was er gebetet hat. Но он о чем-то помолился. Aber er hat über etwas gebetet. Повернулся ко мне, говорит, Бог сказал, ты будешь здесь пастор. Und hat sich zu mir umgedreht und sagt, du wirst hier dienen, du wirst hier Pastor sein. Так мы и остались в Пскове. Und so sind wir auch im Pskov geblieben. На один год. Für ein Jahr. В следующем году будет 30 лет. Und nächstes Jahr werden das 30 Jahre sein. Нет ничего более постоянного, чем временное. Also es gibt nichts, nichts zeitliches als nichts regelmäßiges als zeitliches. И потом меня повезли показать в Америку как первого русского пастора после пробуждения. Und dann hat man mich nach Amerika gebracht, um zu zeigen, dass ich показывали der erste Pastor bin vor der Erweckung. Показывали по многим церквям. Und haben mich dann gezeigt, manchen Gemeinden. Это тоже интересно, когда тебя показывают. Das ist auch sehr interessant, wenn man dich zeigen will. Можешь увидеть Америку. Du kannst in Amerika sehen. Много штатов. Also viele Staaten. Ну и разные вещи. Und natürlich auch verschiedene Dinge. Вот, показали. Die haben mich gezeigt. И нам так понравилось в Америке. Also uns hat das sehr gefallen in Amerika. И встретили мы друзей, которые уже эмигрировали в Америку. Und wir haben dann dort Freunde getroffen, die bereits nach Amerika эмигрировали. И они сказали, вот тебе дом, вот тебе квартира, вот тебе машина, вот тебе зарплата, будь у нас пастором. Schau her, wir geben dir alles, Wohnung, Auto, ein Lohn, sei bei uns ein Pastor. Я поднял две руки в небеса, сказал, Господь, ты великий. Ich habe meine Hände nach oben gesteckt und sagte, Herr, du bist groß. Спасибо, что ты воздал мне за все гонения, которые Danke dir, dass du mir für alle Verfolgungen belohnt hast in der Sowjetunion. И принял решение, что я буду жить там. Und habe eine Entscheidung getroffen, dass ich dort leben werde. В Сакраменто. Im Sacramento. Красота. Das ist wunderschön dort. Es ist immer warm. И моя жена сказала, Und meine Frau sagte, ты уверен, что в этом воля Божья? Also, bist du sicher, dass es der Wille Gottes ist? Вот такие вопросы иногда задают жены. Also solche Fragen stellen manchmal die Ehefrauen. Трудный вопрос. Das ist eine komplizierte Frage. Потому что вот в нашей жизни сейчас, да, как было сказано, и тема конференции сейчас. Denn wie in unserem Leben so ist, wie jetzt in der Konferenz, das Thema heißt jetzt. Нам хочется жить так, как нам хочется жить. Also wir wollen so leben, wie wir es wollen. Ну я не знаю, как у вас в Германии. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist. Но нам так хочется жить, как хочется жить. Aber uns, wir wollen so leben, wie wir leben wollen. Может, вы здесь более духовные, не знаю, но... Vielleicht seid ihr hier mehr geistlich, ich weiß es nicht. Да. И мы, Павел говорит, что я не советовался с кровью и с плотью. Also Paulus sagte, ich habe mich nicht beratschlagt mit Blut und mit meinem Нам Fleisch. Хочется посоветоваться по-любому. Aber wir möchten auf jeden Fall uns beratschlagen. Я как посоветовался, то понял, что в Америке хорошо. Also ich habe so mit mir selbst mich beratschlagt und habe verstanden, in Amerika ist es gut. А она говорит мне, уже жена говорит, а ты, это воля Божья или нет? Aber sie, meine Frau, sagt zu mir, bist du sicher, dass es der Wille Gottes ist? Вот где ты сейчас находишься, это воля Божья или also, нет? Also da, wo du jetzt dich gerade befindest, или ist вообще, es der Wille в чем Gottes? Воля Божья, чтобы ты находился там, где ты Oder есть? Überhaupt, worin besteht der Wille Gottes, dass du dort bist, wo du jetzt gerade bist? В чем воля Божья для твоей жизни? Also worin besteht der Wille Gottes in deinem Leben? В чем воля Божья для меня? Also worin besteht der Wille Gottes Может für быть, mich? Сейчас ты можешь именно сейчас задать вопрос, в чем воля Божья для меня? Может, настало время как раз задать этот вопрос? Vielleicht kannst du jetzt dir selbst die Frage stellen, worin besteht der Wille Gottes für mich? Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das zu stellen. Я задумывался и сказал, а в чем вопрос? Ich habe mir so nachgedacht. Все складывается чудесно. Also alles ist richtig, Я alles не läuft спрашивал никого, ни машину, ни дом, ни зарплату, ни быть пастором. Все сложилось красиво. Also ich habe niemanden danach gefragt, ob ich Pastor werden kann oder Auto Она oder Wohnung сказала, haben kann. Aber sie sagte zu mir, вот номер телефона. Da ist eine Telefonnummer. Позвони, это пророк. Rufe an, das ist ein Ты Prophet. Ты где взяла? Ты где взяла этот номер телефона? Also wo hast du diese Telefonnummer her? Вот жены, они... знают, где что взять. So sind die Frauen, die wissen, wo sie das herbekommen. В микрофон, да. Что ж творится, да? Ну хорошо, попробуем. Да, где что взять? Я говорю, ты взяла, ты нашла, ты звони. Я определился. Also du hast diese Telefonnummer rausgefunden, also kannst du auch selbst anrufen. А знаете, что она мне сказала? Wisst ihr, was sie zu mir gesagt hat? Ты же глава семьи. Du bist doch das Haupt der Familie. У тебя ответственность за семью, за то, чтобы быть в воле Божьей. Du hast doch die Verantwortung von Gott für deine Familie. Видите, братья, вот наша доля такая. Seht ihr, unsere Brüder, das ist unser Los. Не знаю, как у вас, братья, какая доля, но у меня такая. Ich weiß nicht, Brüder, wie es bei euch ist, aber das ist mein Los. Но мы разделили ответственность, она набирала номер телефона, я держал трубку, чтобы also wir haben unsere Verantwortung geteilt. Семья. Also sie hat die Telefonnummer gewählt und ich habe den Hörer gehalten. Wir sind doch eine Familie. Вот, и больше всего мне хотелось, чтобы там никто не ответил. Und am meisten habe ich mir gewünscht, dass dort keiner sich zurückmeldet. Когда ты определился с тем, что ты хочешь, wenn du dich endlich beschlossen hast, das, was du möchtest, тебе не так важно, что хочет Бог. Dann ist es für dich nicht mehr so wichtig, was Gott will. Но когда твой дух живой, aber wenn dein Geist lebendig ist, тогда дух против плоти. Dann ist der Geist gegen deinen Fleisch. Ну, это часть моего свидетельства, чтобы вы чуть знали, кто я. Also, das ist ein Teil von meinem Zeugnis, вот. Ну, и, в принципе, это в ракурсе проповеди, которую я хочу поделиться. Und das ist eigentlich im Lichte der Predigt, was ich mit euch teilen möchte. Звонил телефон. Also, das Telefon hat geklingelt. Там был вызов на том конце. Und dort hat jemand abgehoben. Звонил долго. Und es hat sehr lange geklingelt. И к моей радости никто не брал трубку. Und zu meiner Freude hat niemand abgehoben, erst einmal. Подумал, Господь, ты благ. Und ich dachte mir, Herr, du bist gut. И хотел уже положить трубку. Und wollte schon den Hörer auflegen. Вдруг кто-то снял номер. Und plötzlich ging jemand dran. Я положил в своем сердце, что я не буду говорить нужду, потому что ich habe mir das aufs Herz gelegt, dass ich meine, mein Anliegen ihm nicht sagen раз werde. Бог, пусть скажет точно Бог. Also wenn es Gott ist, dann soll Gott Вы das верите auch sagen. В Дух Святой, да? Also я ich могу meine, нормально говорить об этом, Geist. Да? О пророчестве все, да? Also ihr nehmt ja die prophetische а Sachen я ja первый an. Раз в вашей церкви пастора не спросил, но думаю, also ich что bin das erste Mal in neuer Gemeinde. Люди ich духовные nicht gefragt. Все-таки. Also ich denke, dass die Menschen hier geistig и вдруг sind. Кто-то там снял трубку. Und plötzlich ging dort jemand dran. И я хотел уже сказать, здравствуйте, давайте помолимся. Und ich wollte schon sagen, guten Tag, lass uns beten. Но я не успел даже произнести ни одной фразы, слога даже. Aber ich habe nicht einmal geschafft, ein Wort zu sagen, nicht einmal einen Buchstaben. Вдруг с той стороны. Plötzlich von der anderen Seite. Просто я услышал такой мужской баритон. Ich habe einfach so dieses männliche tiefe Stimme gehört. Который проговорил. Der zu mir sprach. Сын мой. Mein Sohn. Так говорит Господь. So spricht der Herr. Возвращайся в Россию, и я буду с тобой. Kehr wieder nach Russland zurück, ich werde dort mit dir sein. Piep, piep, piep, piep, piep. Это было все. Das war's. Я как Каин, поник лицом. Also ich bin wie der Kain mit meinem Gesicht einfach niedergeschlagen gewesen. Знаете, Каин, почему поник лицом? Wisst ihr, warum der Kain sein Gesicht nach unten getan hat? Also, потому что плоть превозмогла в нем. Weil also das Fleisch überhand genommen hat in и ihm. Убил брата своего. Und er hat deswegen seinen Bruder umgebracht hat wegen dem Neid. И об этом узнал Господь. Und darüber hat der Herr erfahren. Поэтому он поник лицом. Deswegen ist er traurig im Gesicht gewesen. И я поник лицом. Und ich bin traurig geworden. Как-то даже скупая мужская слеза безнадежности и разочарования упала с глаза одного справа. Und plötzlich ging mir ein Träne runter. И жена сидит рядом, что там, что там, что там, что там. Und die Frau sitzt neben mir und sagt, was ist los dort? Я говорю, там все. Und ich sagte, dort ist alles. Поэтому мы вернулись в Россию. So sind wir nach Russland wieder zurückgekehrt. И ближайших 8 лет. Und die nächsten 8 Jahre. Я все спрашивал, то ты был Господь или все-таки? Habe ich immer wieder gefragt, это была ошибка warst du das? Какая-то. Warst du das? Или в самом деле что-то не так? Oder ist tatsächlich etwas nicht in Ordnung? Но мы так иногда думаем, что воля Божья это когда попутный ветер в спину и ты делаешь все так, как по маслу, знаете. Also wir denken fälschlicherweise öfters mal, wenn es bei dir alles gelingt und es läuft alles wie in Butter, dass es Wille Gottes ist. Но когда ты живешь в воле Божьей. Aber wenn du nach dem Willen Gottes lebst, если для тебя сейчас важнее воля Божья, чем все остальное, wenn es für dich jetzt der Wille Gottes als alles andere wichtiger ist, это жертва, dann ist es ein Opfer, которое сопровождается болью, was mit einem Schmerz begleitet wird. И чем глубже горечь смерти, und je tiefer die Bitterkeit des Todes, тем славнее слава воскресения. Desto herrlicher ist die Herrlichkeit der Auferstehung. Поэтому мы уже 30 лет в Пскове. Deswegen sind wir seit 30 Jahren bereits in Pskov. Вот, и я являюсь в служении команде нашего начальствующего епископа Российской Церкви. Also wir sind, ich bin in der Leiterschaft in dem, als Bischof. Это самое большое служение в России. Das ist, das ist der höchste Grad des Dienstes in Russland. Нас почти 4000 церквей. Also wir sind fast 4000 Gemeinden. Мы последних 10 лет проповедуем Евангелие в проекте «Год для Иисуса». Also wir haben die letzten 10 Jahre im Projekt Jahr für Jesus gepredigt. У нас больше 40 миссионерских групп, которые каждый день проповедуют Евангелие. Also wir sind 40 миссионарische Gruppen, die jeden Tag predigen. Мы начали этот проект в ноябре 2010 года. Also dieser Projekt fing mit 2010 an. За этих последних 9 лет мы проехали лицом к лицу 22 тысячи малых городов и деревень в России. Und in diesen neun Jahren sind wir 22.000 Dörfer durchgefahren. Мы распространили, то есть дали в руки каждому человеку 10 миллионов новых заветов. Wir haben 10 Millionen Neue Testaments verteilt, also in die Hand gegeben. 10 Millionen услышали Евангелие. 10 Millionen Menschen haben das Evangelium gehört. Чуть-чуть больше, чем... Да, ein bisschen слава mehr. Иисусу, Бог благ. Больше, чем 3 миллиона 400 тысяч людей приняли Иисуса Христа как личного спасителя. 3 миллиона 400 тысяч haben Jesus angenommen. Мы насадили чуть более 1000 церквей. Wir haben ein wenig mehr wie 1000 Gemeinden gegründet. Мы продолжаем это делать, потому что одним из главных направлений, из главных приказу Иисуса является исполнение величайшего поручения для церкви. Also wir machen das weiter, das ist, denn es ist die größte Aufgabe von Jesus, was uns aufgetragen hat. Поэтому наш фокус на укрепление церкви изнутри. Deswegen fokussieren wir uns auf die Stärkung der Gemeinden von innen heraus. А также несение благой вести Евангелия в этот мир. Und auch auf, wir setzen unser Fokus auf die, das Evangelium und auf die, das Bringen von der frohen Botschaft. Поэтому общение внутри церкви делает ее более сердечной и в атмосфере семьи. Deswegen die Gemeinschaft in der Gemeinde innen drin macht sie herzlicher und macht die Familien stärker. И если радость общения и отношения с Духом Святым переполняет тебя, ты будешь ею делиться, конечно, со всеми. Und wenn die Freude des Heiligen Geistes dich du im Überfluss hast und sie überfüllt dich, dann wirst du das auch teilen mit anderen. У нас начались лимиты, ограничения в связи с новыми законами. Also bei uns fing das mit den Begrenzungen an im Zusammenhang mit den Gesetzen. Но Бог остается верным. Aber Gott bleibt immer noch treu. Бог всегда верен. Gott ist immer treu. Поэтому я говорил, первых 8 лет я думал, Господь, ты это или не ты. Deswegen habe ich die ersten 8 Jahre gedacht, Gott, bist Но du das oder bist du das nicht? Но уже за 29 лет пребывания в России. Aber schon innerhalb von diesen 29 Jahren, wo jetzt in Russland bin. В следующем году будет 30. Also nächstes Jahr wird es 30 sein. Я хочу с уверенностью сказать, что Бог велик в нашей жизни всегда. Möchte ich mit Sicherheit sagen, dass Gott Amen. Groß ist in unserem Amen. Leben. Amen. Слава Иисусу. Ehre sei unserem Jesus. На удивление для немцев вы очень хорошая церковь реагируете. Zum Erstaunen reagiert ihr sehr gut. Also ihr versteht auch Humor als как Deutsche. Говорят нас в России, каков поп, такой приход. Also wie man in Russland sagt, so wie der Prediger ist, so ist die Predigt. Я рад тому, что Бог избрал меня. Also ich freue mich sehr, dass Gott mich berufen hat, auserwählt hat. Знаете, когда я в детстве рос, wisst ihr, als ich als kleiner Junge gewachsen bin, у меня 7 братьев и 5 сестер, ich habe 7 Brüder und 5 Schwestern, в маме 50 внуков и 35 правнуков, also meine Mutter hat 50 Enkel und 35 Urenkel, наша семья, как церковь, Also unsere Familie ist wie eine Gemeinde. Все люди, все мои братья и сестры в служении, все любят Господа. Also alle meine Brüder und Schwestern sind im Dienst. Все наши дети в служении. Also alle unsere Kinder sind im Dienst. Все наши внуки в служении. Alle unsere Enkel sind im Dienst. От двух человек. Außer zwei Leute. От двух человек, то есть папа и мама, которые однажды решили в своем сердце исполнить волю Божью. Das ist dank diesen zwei Menschen, also meine Mama und mein Papa, die einmal beschlossen haben, Gottes Willen zu erfüllen. Мама не хотела быть многодетной. Denn meine Mutter wollte nicht so viele Kinder haben. Но ей пришел ночью ангел и сказал, ты как виноградная гроздь принесешь много плода. Aber nachts kam ein Engel zu ihr und hat zu ihr gesagt, du bist wie eine Weinrebe, du wirst viele Früchte bringen. И она поняла, что это ее призвание, родила 12 детей. Und sie hat verstanden, dass es ihre Berufung ist und hat 12 Kinder zur Welt gebracht. Ja, war ständig schwanger. Вот, и принесла много плода. Und hat sehr viel Frucht gebracht. Вот. Поэтому, когда я рос в школе, deswegen, als ich in der Schule aufwuchs, на меня плевали, man hat mich беспокоит, man hat mich говорили, ты ничтожество, ты man hat zu mir gesagt, du bist einfach ein Nix. Du wirst niemals etwas im Leben überhaupt дальше, erreichen. Меня не принимали никуда, чтобы я учился где-то. Man hat mich nirgendwo aufgenommen, damit ich weiterlernen kann. На моем файле было написано сектант. Und bei mir stand geschrieben, dass ich ein Sektierer bin. Нам не нужно было высшего образования, потому что верующие не должны были быть грамотными. Also, wir durften keine höhere Ausbildung machen, denn wir als Gläubige durften das nicht. Но Бог велик. Aber Gott ist treu. Я живое свидетельство тому, что also, Бог ich bin велик. Ein lebendiger Zeugnis, dass Gott treu ist. Знал бы директор школы мой, который плевал на меня и говорил, ты мрязь, ты никто и ничто. Also wüsste der Rektor von der Schule, der ständig mich angespuckt hat und hat zu mir gesagt, du bist ein Dreck, du bist nichts. Что я проехал больше 50 стран в мире. Dass ich mehr wie 50 Länder in der Welt bereist habe. И где только не было, что только не видел. Und ich habe so viel gesehen. И хочу вам сказать, что Бог велик. Und ich möchte euch sagen, Gott ist groß. Halleluja. Halleluja. Amen. Поэтому... Спасибо еще раз за приглашение, пастор. Danke nochmal für die Einladung, Pastor. Очень рад быть сегодня здесь. Und ich freue mich sehr, hier благодарен zu sein. Пастору Олегу и ich bin auch брату Ивану и Павлу, Oleg. Которые приехали вместе со мной в эту поездку, сопровождают ja, меня. Meine Mitreisenden, die рад, что пастор Витас и Лора из Берлина und, приехали und также Витас und Lothar aus Berlin sind повидаться gekommen. Со мной здесь, а то больше 500 километров они молодцы. Очень трогательно и очень драгоценно для das меня. Ist, das ist für mich sehr wertvoll. Евреям 13:8 Иисус говорит, или Павел говорит, или автор послания к евреям. Also Hebräer 13:8 sagt, also in dieser Botschaft, что Иисус вчера, dass Jesus gestern, и сегодня, heute, и во веки, und in Ewigkeit dasselbe он тот же. Ist. Как он есть Альфа, он есть Омега, и он so есть wie, Alpha und Omega Кире, ist, как сегодня пастор сказал. So wie Pastor heute es gesagt поэтому hat. Евангелие говорит нам, что Иисус вчера, deswegen sagt uns das Evangelium, dass Jesus gestern und heute und in Ewigkeit dasselbe ist. Иногда мы слышим, вчера было лучше. Manchmal hören wir so, gestern war besser. Иногда мы слышим таллинское пробуждение. Кто слышал о таллинском пробуждении? Wenn jemand von euch über diese Erweckung in Tallinn gehört hat. Люди стояли километровыми очередями с вокзала дождаться, also, чтобы бросить свои костыли или инвалидное кресло. Also die Menschen haben wirklich lange Reihen da gestanden, angestanden, um ihre ihre Krücken wegzuschmeißen. Бог мгновенно исцелял людей. Gott hat augenblicklich die Menschen damals слепые geheilt. Видели. Die Blinden haben gesehen. Немые говорили. Die stumm waren, haben angefangen zu reden. Хромые танцевали. Und die Lahmen haben dann getanzt. Мы это видели лично. Wir haben das persönlich gesehen. До тех пор еще есть эти люди, которые были в этом пробуждении, пастор Рейн. Also es gibt bis heute diese Menschen, die diese Erweckung miterlebt haben, zum Beispiel der Pastor пробуждение перекинулось на многие другие места и also diese Erweckung hat sich ausgebreitet auch auf andere Orte. Я помню в Риге пробуждение, которое откликнулось из сталинского пробуждения, где люди und die Erweckung aus, in Riga hat darauf geantwortet, 10 часов die aus Stalin gekommen ist. Молитвенное в подвале церкви, 8 часов не было места. Also die Versammlungen haben nachts, abends stattgefunden, es gab keinen Platz, die Leute haben 8 Stunden darauf gewartet. Бесы выходили. Die Dämonen sind ausgetrieben worden. Люди освобождались. Die Menschen sind frei geworden. Исцелялись. Sie sind geheilt worden. Получали крещение Духом Святым. Die haben die Taufe mit dem Heiligen Geist Можно bekommen. Было встать, просто сказать Halleluja. Man konnte aufstehen und einfach sagen Halleluja. И 3 часа молитва шла на иных языках. Пророчество. Drei Stunden lief ein Gebet in anderen Sprachen und Prophetien. Мы иногда говорим, тогда было хорошо. Wir sagen dann manchmal, damals war ja gut. Вчера было лучше. Also gestern war besser. А что сегодня? Was ist aber mit heute? Что сейчас? Чем живет церковь сегодня? Was ist jetzt? Durch was lebt die Gemeinde? Писание говорит в Судей в 16 главе об одном из судей Израиля, имя его было Самсон. Die Bibel sagt uns über einen Richter, das ist der Name Samson. И Писание говорит, что вот в этом 20 стихе 16 книги сказано, что also, Richter 16, 20 sagt uns, Далида, это женщина, послана от филистимлян, если вы читали Библию, надеюсь. Das ist diese Dalila, die von Philister geschickt worden ist. Филистимляне идут на тебя, Самсон. Also die von Philister geschickt worden ist und dann sagen sie Он пробудился от сна своего и сказал, пойду сегодня, прямо сейчас, да. Пойду и освобожусь, как и прежде. Da sprach sie zu ihm, Philister, über dir, Simson. Als nun von seinem Schlaf erwachte, dachte ich, komme davon wie immer und brauche mich nicht mehr freizuschütteln. Also hat sich mehrere Male befreit. Он освобождался много раз. Er hat mehrere Mal sich befreien können. И вот наступил новый момент, прямо сейчас. Und so kam es zu einem neuen Moment, also jetzt, Самсон, gerade. На тебя идут филистимляне. Also, Simson, auf dich kommen die Philister. Писание говорит, что он встал и сказал, пойду и освобожусь, как и прежде. Also, die Schrift sagt hier, ich werde aufstehen und werde mich freischütteln, wie Но immer. Там есть одна фраза в этом стихе, последняя, которая говорит, а не знал Самсон, что Господь Aber da gibt es noch eine Phrase, die Simson nicht gewusst hat. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Was passiert denn? Hat sich der Gott verändert? Was ist passiert gestern mit der Gemeinde und heute? Hat denn der Herr sich geändert? Also ich bin vor ein paar Tagen von Amerika zurückgekehrt. Ich kam in eine Gemeinde, das ist eine Riesengemeinde mit ein paar tausend Leuten. Люди сидят в кепках, кофе пьют во время служения. Also die Menschen sitzen in den Kepis und trinken während dem Gottesdienst Kaffee. Женщины выглядывает прямо из сумки котик, голова кота. Dann sehe ich, dass aus den Taschen bei den Frauen die Köpfe von den Katzen rausgucken. В проходах сидят собаки, люди с собаками. Also in den Gängen sitzen Hunde. Я не знал, что уже собаки, рожденные свыше, могут быть. Ich wusste nicht, dass es Hunde gibt, die von oben geboren sind. Все красиво. Also alles schön. Много света. Es gibt sehr, sehr viel Licht. Машины сильные стоят, дым делают. Also richtige Nebelmaschinen стоят da und machen sehr viel. Светоаппаратура мощнейшая. Die haben Lichttechnik, die beste Lichttechnik überhaupt. Шоу неимоверное. Also unglaubliche Show. Чтобы привлечь внимание, пастор на Дэвидсе Харлее выехал на кафедру. Also die Aufmerksamkeit des Pastors auf sich zu ziehen, ist einer mit Harley Davidson rausgefahren. Час 25 минут. Stunde 25. Все разошлись. Dann sind sie alle nach Hause gegangen. Каждый в свое место. Also jeder nach Hause. Но я был Также в другой церкви проповедовал там. Aber ich war auch noch in einer anderen Gemeinde und habe dort gepredigt. Ко мне подошел ассистент пастора и сказал, мы знаем, что вы пятидесятник. Kam zu mir der Assistent vom Pastor und hat zu mir gesagt, ich weiß, dass du ein Pfingstler bist. Но, пожалуйста, ничего не говорите о Духе Святом. Aber bitte spricht nichts über den Heiligen Geist. Ничего не говорите о духовных дарах. Und bitte spricht nichts über die geistlichen Gaben. И, пожалуйста, не вздумайте молиться на иных языках микрофон. Und bitte wagt nicht, in den Zungensprachen zu beten. Я сказал, вы мормоны? Ich hab gefragt, seid ihr Mormonen? Нет, мы пятидесятники. Nein, wir sind Pfingstler. Halleluja. Halleluja. Кто был раньше другим? Also, что происходит сейчас? Церковь была раньше другой? Also, was passiert jetzt? War die Gemeinde früher anders? Наверное, церковь была другой. Wahrscheinlich war die Gemeinde anders. Но Бог оставался одним и тем же вчера и сегодня. сейчас Господь тот же, который был тысячу лет назад. Aber Gott blieb immer derselbe, heute, gestern und in Ewigkeit war er auch wie vor 1000 Jahren. Первоапостольская церковь была вместе, был Бог тот же, которого мы проповедуем сегодня. Also die erste apostolische Gemeinde, die damals gegründet wurde, war Gott derselbe. Denn wir heute predigen. Что-то с нами не так, друзья. Dann stimmt etwas mit uns, meine Freunde. Что изменилось? Бог, Дух Святой или мы? Was hat sich verändert? Gott, der Heilige Geist oder wir? Мы живем в век технологий. Also wir leben zum Technologiejahrhundert. Мы живем в век быстро исполняющихся желаний. Also wir leben in einem Jahrhundert, wo die Wünsche sehr schnell erfüllt werden müssen. Быстрые, знаете, космические технологии. Also schnelle kosmische Technologien. Самолеты. Flugzeuge. Микроволновые печи. Микровеллен. Кофемашины. Кофемашинен. Век информации. Das ist das Jahrhundert der Informationen. Секунда, Google, also alles, was ihr wollt, ihr müsst nun bloß einfach in Google reinlegen und dann habt ihr eine Sekunde eine Antwort. Und die Gemeinde lebt ja zu dieser Zeit. Und wenn etwas nicht so ist, wie es sein soll, und wenn etwas nicht erfüllt wenn wir diesen Service nicht bekommen, was wir gerne hätten, dann sind wir enttäuscht. Мы живем в разочаровании. Also wir leben in der Enttäuschung. Я вам скажу сегодня, весь мир живет в разочаровании. Ich sage heute euch, dass die ganze Welt весь мир сегодня, сейчас heute, живет в страхе от завтра. Heute lebt die ganze Welt in Erwartung von morgen, in Angst. Угрозы. Gefahren. Страхи. Ängste. Войны. Kriege. Кризисы. Krisen. Финансовый кризис. Finanzielle Krisen. Все это мы встречаем сегодня. Alles беднота, wir heute. Нищета. Also Hunger und Armut. Ну, не для Германии сказано, но. Das ist nicht für Deutschland gemeint, aber. Мы живем в это время. Aber wir leben zu dieser Zeit heute. Es одно место в Писании. Es gibt eine Bibelstelle. Ich gehe wieder zurück. Когда закончится 5 минут, покажите мне, пожалуйста, что я не вижу вас часов. У вас такая прекрасная. О. Хотел сказать, что все-таки церковь без часов, но. Ich wollte sagen, dass ihr keine Uhr habt, aber ihr habt eine Uhr. Сколько я должен закончить, я даже не знаю. 10 минут. 10 минут еще. О, халлелуя. Еще много времени. Also ich habe noch viel Zeit. Итак, во втором послании, во втором Паралипоменон, этого не было. Во втором Паралипоменон, я просто вспомню. Вторая книга Паралипоменон. Да. Вторая хроника. Вторая хроника. Да. В 17 главе. Im Kapitel 17. Этого не было, извиняюсь, сегодня утром Господь мне это дал слово. Das hat mir der Herr hat mir das heute in der Früh aufs Herz gelegt. Aber говорится о царе Иосафате. Also da ist die Rede über den König Josaphat. Аса умер, его отец, и Иосафат воцарился. Аса, цар Аса умер. Also der König Аса. Его сын Иосафат воцарился. Und also der König Аса ist gestorben und sein Sohn ist auf den Thron gekommen, der Josaphat. И Писание говорит, что когда Аса воцарился, und die Schrift sagt uns, wo der Аса zum König wurde, его сердце прилепилось к Господу. Sein Herz hat sich an Herz Gottes angeschlossen. Написано, что он ходил первыми путями Давида, отца своего. Und es steht geschrieben, dass er die ersten Wege des Davids gegangen ist. Все, что сделал Иосафат, друзья. Also alles, was der Josaphat gemacht hat. Иосафат взял людей в своем окружении. Und der Josaphat hat die Menschen in sein Umfeld genommen. Взял закон Божий. Hat das Gesetz Gottes genommen и послал всех своих людей в царство Иудеи говорить о законе Божьем. Und hat alle seine Leute ausgesandt nach Juda, die das Gesetz des Herrn verkünden sollen. Он также взял левитов. Er hat auch die Leviten genommen. И послал ей по всем иудейском царстве. Und hat sie auch in das Königreich Juda geschickt. Чтобы они обучали damit sie Израиль, lernen, damit sie, Иудею, поклонению, damit sie Juda beibringen, жертвоприношению Богу. Gott preisen, wie sie Opfer bringen. И Писание говорит, что Иосафат очень сильно, und die Schrift sagt uns, dass Josaphat sehr stark das gemacht поднялся hat. В славе, also es wurde erhöht in Ehre und in Herrlichkeit и в богатстве. Und in Reichtum. Слава и богатство. Also Ehre und Reichtum. Ты знаешь, что слава и богатство приходят от того, что ты сильно погружаешься в Бога. Weißt du, die Ehre und das Reichtum kommen dann, wenn du dich tief in den Herrn eintauchst. Ибо нет более богатства, чем погружаться в глубину познания. Denn nicht von Кто dem понимает, о чем тут Святой говорит, Церковь, аминь. Wenn nicht wegen dem Reichtum kennen wir Gott. Чем больше ты углубляешься в Боге, also je mehr du dich vertiefst in Gott hinein, чем ты становишься богаче, desto reicher wirst du. Я даже не говорю о деньгах, хотя деньги тоже включены здесь. Also ich rede jetzt nicht über das Geld, wobei das Geld auch eingeschlossen ist. И написано, что Иосафат купался в успехе. Dass der Josaphat geschwommen ist in diesem. И 18 глава, первый стих говорит. In dieser Ehre. Und der Kapitel 18 sagt uns. И было у Иосафата много богатства и славы. Also im Vers 1 sagt, dass Josaphat einen großen Reichtum besessen hat. Я сегодня утром встал в гостинице. Ich bin heute früh aufgewacht in meinem Hotel. Сюда, ich bin gestern, ich war gestern schwach, aber heute früh hat der Herr mich gestärkt. Plötzlich hörte ich dieses Wort. Думаю, ich denke, dass es für uns alle ein Segen ist. Also ich habe diese Stelle aufgeschlagen. Also ich habe das aufgeschlagen und las, dass Josaphat einen großen Reichtum hatte. Этом первый стих не заканчивается. Aber dabei ist es nicht zu Ende mit diesem знаете, ersten Vers. Дальше написано? Wisst ihr, was weiterhin steht? И породнился Иосафат с Ахавом. Und er hat... Wow. Genau. Породнился. Ахав. Okay. Und verschwägerte er sich mit dem Ахав. Зачем? Wozu? Иосафат, который пребывает в законе Божьем. Also der Josaphat, der im Gesetz Gottes lebt. Который в ореоле успеха, славы, Бог с ним, левиты с ним. Der am Höhepunkt seines Lebens ist, alle sind mit ihm, Leviten und die Leute um ihn herum. Кто такой Ахав? Also wer ist der Ахав? Ахав вел весь Израиль в идолопоклонство. Denn Ахав führte das ganz Israel in den Götzendienst. Построил Ваалов. Er hat einen Baal. Also der hat einen Baal oder Wahab. Also Gott, für Gott war das ein Greuel. Und der Josaphat, das verwirklicht unseren Geist. Oder Ахав, es zeigt uns. Und der Ахав ist das Fleisch. Все, что происходит, принося стагнацию, Also alles, was in unserem Leben Stagnation bringt, also wenn wir mit dem Ахав uns verschwägern, also wenn das Fleisch über den Geist Überhand hat, dann werden die Wünsche des Fleisches werden wichtiger als die Wünsche des Geistes. Dann sind wir nicht fähig, das zu tun, was Gott von uns möchte. Und der Ахав hat seine Sachen gehabt. И Ахав говорит, а ты пойдешь со мной на Рамов Галаадский? Und der Ахав sagt zu ihm, kannst du mal mit mir И когда mitgehen? Мы проследим всю историю. Und wenn wir die ganze Geschichte uns so nachverfolgen. Знаете, что Иосафат сказал? Wisst ihr, was Josaphat gesagt Он hat? Сразу задал вопрос Ахаву. Er hat gleich eine Frage gestellt an Ахав. Есть ли воля Божья в том, чтобы идти? Ist der Wille Gottes dabei, dass ich mit ihm mitgehe? Ахав говорит, да, пойдем, победим. Der Ахав sagt, komm, geh mit, вот wir werden смотри, schon siegen. И Ваалы пророки пришли. Schau her, die Propheten sind gekommen. И говорят, иди, иди, Бог будет с тобою. Und sie sagten, geh, geh, Gott wird mit dir sein. Знаешь, когда мы хотим, чтобы слово угождало нашей плоти, Weißt du, wenn wir es wollen, dass das Wort unserem Fleisch мы же так хотим. Gutes tut. Приходит сестра, говорит, пастор, можно развестись? Zum Beispiel, Pastor, kann man sich scheiden lassen? Я говорю, нет. Und ich sage, nein. А я уже развелась. Ich habe mich schon scheiden lassen. А что пришла, сестра? Und wieso, Schwester, bist du überhaupt gekommen? Хотела, чтобы вы благословили, утвердили. Also ich möchte, dass sie das segnet und dass sie das bestätigt. Мы делаем то, что мы хотим. Also wir machen das, was wir wollen. А потом ищем одобрение с небес. Und dann suchen wir Gunst vom Himmel herab. Понимаете, о чем я говорю? Versteht ihr, wovon ich rede? Может, после этой проповеди вы больше в жизни никогда меня не увидите. Но... Vielleicht werdet ihr nach dieser Predigt mich niemals mehr sehen. Может, эта проповедь не для Германии, я не знаю. Vielleicht ist das die Predigt nicht für Deutschland. Но мне кажется, плоть одинакова, что в России, что в Германии. Aber ich denke, das Fleisch ist gleich, ob das in Deutschland ist oder in Russland. Поддержите меня кто-нибудь, одинаково или нет? Also, я вам скажу, что mich, может даже и больше в Германии, чем в России. Das ist sogar vielleicht mehr in Deutschland als in Russland. Седекия берет роги и говорит: Сими, избадаешь сириян, все, будет у тебя сегодня победа. Der Prophet sagt zu ihm: Komm, du wirst heute einen Sieg erlangen. Aber der Asaphat, это дух. Das ist der Geist. Понимаете, о чем я говорю? Versteht ihr, wovon ich spreche? А дух вопиет. Und der Geist, der schreit. Нету ли здесь человека Божия у тебя? Gibt es denn hier keinen Menschen Gottes? Но есть один. Ja, es gibt einen. Все время говорит против меня. Er spricht ständig gegen mich. Вы знаете, что Бог всегда говорит против нашей плоти? Wisst ihr, dass Gott immer gegen unseren Fleisch spricht? Вы знаете, что всегда Бог говорит против наших планов? Wisst ihr, dass Gott immer gegen unsere Pläne spricht? Вы знаете, что Богу не нравятся наши вещи, наши планы? Wisst ihr, dass Gott unsere Pläne, unsere Sachen nicht gefallen? Потому что Бог нас избрал. Weil Gott uns auserwählt hat. Чтобы мы были Его сосудами чести. Damit wir die Gefäße der Erde sind. Чтобы мы исполнили Его волю. Damit wir seinen Willen auch tun können. Аминь. Аминь. Вот для чего мы живем. Genau deswegen вот для wir. Чего нас Господь dafür спас. Dafür leben wir. Dafür hat uns Gott gerettet. Поэтому Иисус сказал Отцу: не моя. Deswegen hat Jesus gesagt zu seinem Vater: nicht mein Если Wille. Если вы думаете, что Иисус пришел, его миссия была умереть на кресте, это было так легко. Wenn ihr euch denkt, dass weil Jesus gekommen ist und ist seine Mission war, auf Kreuz zu sterben, в Гефсиманском саду упал на лицо свое. Sogar Jesus fiel auf sein Angesicht in Gethsemane. И говорил: Отец, если может миновать воля. Und hat gesagt: Herr, also Vater, миновать чаша, wenn diese Kelch an mir vorbeigehen könnte, то я бы не хотел умирать. Dann würde ich gerne nicht sterben. Но почему мы сегодня здесь? Aber wieso sind wir hier? Потому что Иисус сказал. Weil Jesus sagte. Но не моя. Nicht mein Wille, а твоя воля пусть sondern будет. Dein Wille soll geschehen. Знаете, что нужно нам сейчас? Wisst ihr, was wir jetzt Знаете, brauchen? Что нужно нам сегодня? Wisst ihr, was wir heute brauchen? Войти в его волю. In seinen Willen reinzugehen. Отец, пусть будет твоя воля. Vater, dein Wille soll sein. Господи, нет ли здесь человека Божия? Herr, gibt es hier einen Gottesmenschen, который бы сказал правду? Der Wahrheit sagen würde. Идти ли мне на Рамов-Галацкий или нет? Ob ich zu diesem Kampf hingehen soll есть oder nicht? Один. Есть один, но он всегда einen, говорит против меня. Aber er spricht immer gegen mich. Зови его. Also, ruf Если ihn говорит против плоти, зови его. Халлелуйя. Wenn er Дух dann bitte ruf ihn. Жизни. Denn der Geist des Lebens роднится с Духом Божьим. Verschwägert sich mit dem Твой Geist Gottes. Дух возрожденный. Denn dein Geist ist wiedergeboren. Нуждается не в плоти. Er braucht nicht das Fleisch. Нуждается в духе. Sondern er braucht den Geist. Знаете, что говорит Римлянам 8 глава? Wisst ihr, was Römer 8 sagt? Дух. Der Geist. Божий. Der Geist Gottes говорит духу spricht нашему, zu unserem Geist, что мы dass wir дети Kinder Gottes sind. Божьи. Авва, отче. Abba, Vater. Мой папа. Mein Papa. Говорит мой дух. Sagt mein Geist. Возрожденный мой дух. Das ist ein wiederbelebter Halleluja. Geist. Halleluja. Нам нужно войти в его волю. Wir müssen in seinen Willen hineingehen. Знаете, что дух сказал? Und wisst ihr, was der Geist gesagt hat? Дух Божий сказал, der Gottesgeist hat gesagt, исполняй вожделение плоти. Und du sollst die Wünsche все und die Begierden deines умрут. Fleisches nicht erfüllen. Denn alle, die nach dem Fleisch leben, werden sterben. Умрут. Sie werden sterben. А все, живущие по духу, und alle, die nach dem Geist Gottes leben, жить будут вечно. Werden ewig leben. Дух всегда противится плоти. Denn der Geist wird immer gegen das Fleisch widerstreben. Посадите его, пусть он в тюрьме посидит, пока я возвращусь в мире, сказал Ахав. Also der Ahab hat gesagt, sperrt ihn ein ins Gefängnis, bis ich wieder zurückkomme. Если я возвращусь в мире, не со мной или не через меня, говорил Бог, сказал Михей, пророк Господень. Also der Prophet Michael hat gesagt, wenn ich еще раз когда да, wenn да. Если не Господь говорил через меня. Also wenn nicht der Herr durch mich gesprochen hat. Тогда ты можешь вернуться в мире, но если dann Бог через меня говорил, никогда не вернешься durch mich, в мире. Gesprochen hat, dann bitte kehr dort nicht zurück. Ахав переоделся. Und der Ahab hat sich umgezogen. Но стрела настигла его. Aber der Pfeil hat ihn eingeholt. И кончается глава тем, Und der Kapitel geht zu Ende mit dem, что Ахав был поражен и истек кровью и умер. Dass der Ahab geschlagen wurde und ist gestorben. Иосафат. Und der Josaphat. Живым возвратился с поля боя. Kam lebendig von diesem Schlachtfeld zurück. Возвратился в Иудею. Und er kehrte wieder nach Juda zurück. И снова вник в закон Божий. Und hat wieder nach dem Gesetz Gottes gelebt. Снова закон Божий стал приоритетом. Und wieder ist das Gesetz Gottes wurde zu seiner Priorität. Сегодня трагедия в церкви в том, heute besteht die Tragödie der Gemeinde in dem, что она пытается породниться с миром. Dass sie versucht, mit der Welt sich zu verschwägern. Друзья, мы не от мира сего. Meine Freunde, wir sind nicht von dieser Welt. У нас другая страна. Wir haben ein anderes Land. Ни Германия, ни Россия, weder ни Америка. Deutschland, noch Russland, noch Amerika. У нас другая страна. Wir haben ein anderes Land. Вы верите в другую страну. Glaubt ihr an ein anderes Land? Вы верите в вечные ценности. Glaubt ihr an die ewigen, вы верите в богатства неземные. Glaubt ihr an die nicht irdischen Reichtum? Я верю. Also ich glaube daran. И сегодня, прямо сейчас. Und heute, gerade jetzt sofort. Я хочу быть в его воле. Möchte ich in seinem Willen sein. Я хочу, чтобы моя жизнь. Ich möchte, dass mein Leben. Было его воле. Dass es in meinem Leben sein Wille geschieht. Не надо родниться мне с Ахавом. Ich muss mich nicht mit Ahab verschwägern. Плоть не наследует Царство Божие. Denn das Fleisch wird das Reich Gottes nicht erben. Хорошо, когда церковь в мире. Es ist gut, dass die Gemeinde in die Welt hinausgeht. Плохо, когда мир в церкви. Aber es ist schlecht, wenn die Welt in der Gemeinde einkehrt. Хорошо, когда лодка в море. Es ist gut, wenn ein Boot auf dem Wasser ist. Плохо, когда море в лодке. Aber es ist schlecht, wenn das Meer im Boot ist. Она потонет. Sie wird versinken. Бог сегодня создал церковь свою. Gott hat heute seine Gemeinde geschaffen. Врата ада ее не одолеют. Und die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Знаете, когда? Wisst ihr wann? Когда она остается в воле Божьей. Wenn sie in dem Willen Gottes bleibt. Что нам нужно сейчас? Was brauchen wir jetzt? В дни разочарований. Zu diesen Tagen der Enttäuschungen. В дни, когда не сбывается ожидания наши. An den Tagen, wo unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Нам так легко потерять радость в Господе. Uns fällt es so leicht, die Freude im Herrn zu verlieren. Нам легко изолироваться. Fällt uns so leicht, uns zu isolieren. И дьявол пытает оставить тебя одного. Und der Teufel versucht dich zu vereinsamen. Мы ушли от жажды присутствия Божьего. Also wir sind weggegangen von мы ушли von der от жажды Духа Святого. Von dem Hunger und Durst nach Gott und nach dem Heiligen Geist. Много шума, мало результатов. Also es gibt sehr viel Lärm, aber wenig Resultate. Много дыма и света, мало силы Божьей. Also sehr viel Licht und sehr viel Nebel, aber wenig von der сегодня Kraft Gottes. 10 лекций, как быть успешным в браке. Heute gibt es 10 Lektionen, wie man erfolgreich in der Ehe ist. И разводов больше, чем когда-либо было в мире. Aber es gibt umso mehr Scheidungen, wie es überhaupt je gab. Только по той причине. Nur aus einem Grund. Что мы роднимся с Ахавом. Weil wir uns verschwägern mit dem Fleisch. Церковь, mit dem Ахав. Я желаю 18 лет вашего рождения. Also, liebe Gemeinde, ich wünsche zu eurem 18-jährigen, чтобы Дух Святой dass der Heilige Geist, в вашем доме. Dass weiterhin in eurem Haus lebt. Чтобы Божье присутствие каждый день наполняло этот храм. Dass Gott seine Gegenwart jeden Tag diesen Tempel erfüllt. Чтобы Божье присутствие каждый день наполняло наши сердца. Dass Gottes Gegenwart jeden Tag unsere Herzen erfüllt. Господь, нам нужен ты как никогда раньше Herr, сегодня. Wir brauchen dich heute früher als je zuvor. Мной, братья и сестры. Seid ihr mit mir, Brüder und Schwestern? Саул никогда не вспомнил о ковчеге Господне. Also Saul hat sich kein einziges Mal erinnert an die Bundeslade. Давид, как только пришел на царство. Aber als David zu seiner Königherrschaft kam. Сказал, где ковчег? Hat gesagt, wo ist die Bundeslade? Где ковчег? Мне нужно присутствие Божье. Wo ist die Bundeslade? Ich brauche seine Gegenwart hier.